Hallo Toulouse. Und bonjour Hambourg und natürlich wie immer auch herzlich willkommen allen anderen Hörerinnen und Hörern da draußen. Ja. Katrin, Julia. Es ist noch gar nicht so lange her. Wie kommt es, dass wir schon wieder aufnehmen? Ja, die nächsten Wochenenden sind bei mir so ein bisschen verplant. Deswegen dachte ich, dieses zu nutzen, weil danach wird schwieriger. Ja, bei mir wahrscheinlich auch. Ich bekomme nächstes Wochenende Besuch, Familienbesuch. Ja, nein, nächstes Wochenende kriege ich Besuch. Also nicht ich kriege Besuch, aber ich treffe Leute, die ich auf den Shetlands kennengelernt habe, Amerikaner, die nach Deutschland kommen und Freunde in Berlin besuchen und dann einen Tagestrip nach Hamburg machen und so. Und insofern, ja, bietet sich das nächste Wochenende dann nicht so an zum Podcasten. Das stimmt. Genau, und dann bin ich unterwegs und dann bin ich nochmal unterwegs und ja, dann ist schon Juli und ich dachte mir, das ist dann ein bisschen spät. Das klingt ja nach viel Futter für die nächste Folge schon mal. Ja, wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest im sonstige Dinge, die mir so passiert sind, gibt es dann viel zu erzählen. Ob ich zwischendrin viel stricke, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Wir werden sehen. Aber willst du anfangen? Was ist bei dir fertig geworden? Also ich hatte gehofft, dass wir dieses Segment zumindest für mich auf das Ende des Podcasts verschieben können, weil ich... Stimmt. Stimmt, dann erzählst du das einfach am Ende vom Podcast, weil dann ist was fertig geworden. Vielleicht, mit Glück. Oh, ich gehe davon aus, so langsam kannst du gar nicht stricken. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine zweite Nadel für den Tubular Bindoff. Nein! Müssen wir eine Pause machen, dass du eine Nadel holen kannst? Warte mal, lass mich mal. Nee, ich habe aber wirklich, ich habe gar nichts hier. Nichts. Okay, wir machen einen kurzen Stopp. Okay. So, ich bin wieder da. Ein bisschen aus der Puste noch, aber ein Glück, uns ist uns das jetzt aufgefallen. Ja, dann können wir ja weitermachen. Das heißt, ich soll erzählen, was bei mir fertig geworden ist. Ja, mach doch einfach mal. Mach ich mal. Ja, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, auf dem Sofa hier, habe ich ja an meinem Suburban Wrap gestrickt und der war kurz vor der Fertigstellung und ist dann auch direkt danach quasi, ich glaube, am nächsten oder übernächsten Abend fertig geworden. Kann das sein? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat es nicht mehr lange gedauert und er war fertig. Und naja, aber seit das Ding fertig ist, haben wir hier Hochsommer und im Mai gehabt. Und ja, ich hatte keine Chance, ein Wolltuch aus 300 Gramm Fingering Weight zu tragen. Es war schlicht und ergreifend immer zu warm. Insofern ja, ich habe es fotografiert auf einer kleinen Wanderung. Ich habe es am Hals meiner Schneiderpuppe fotografiert, aber an meinen Hals ist es bis jetzt nicht länger als 2 Minuten gekommen, weil es einfach nicht ging. Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist, wie erwartet, aufgrund der Wolle jetzt kein super duper kuscheliges Tuch, aber auch jetzt nicht voll kratzig. Insofern, das passt schon. Mal gucken, ob ich das eher als Schal um den Hals trage oder mich eher drin einwickel. Das hängt, glaube ich, noch so ein bisschen davon ab, wie warm so die Räume sind, in denen ich mich aufhalten werde, wenn es denn mal wieder Temperaturen gibt, die Schals erfordern oder Tücher möglich machen. Insofern ja, das ist aber auch schon alles, was ich fertig gestrickt habe. Dann habe ich endlich abgeholt Yarn Bowls, die ich im November schon getöpfert habe. Ah ja. Die habe ich nach dem Töpferkurs dann noch gemacht. Da konnte man sich in den freien Werkstattzeiten einbuchen. Das hatte ich gemacht im November und habe 2 Yarn Bowls gemacht. Warte, ich muss mich mal kurz bücken. Yarn Bowl Nummer 1 ist in so einem grünen Braun irgendwie, Petrol. So, kannst du das sehen? Ich kann Fotos sehen. Die stelle ich davon auch noch irgendwie heute Nachmittag bei Ravelry ein. So, und einmal zur anderen Seite beugen. Da ist nämlich die andere Yarn Bowl, in der mein Wollknäuel liegt. Die ist von außen braun und von innen so hell. Warte, mal die Wolle rausnehmen. Die sieht ja riesig aus. Die ist auch riesig. Das ist ein 150 Gramm Knäuel, was da drin ist. Und ja, das hat Platz. Es geht unter, ja. Genau, also ja, die eine ist okay. Da ist dieses 150 Gramm Knäuel ganz knackig drin. Und hier diese große geht aber auch. Ja, genau. Ich habe 2 Yarn Bowls gemacht, dann hat es irgendwie ewig gedauert, weil der Töpfermeister irgendwie dann sagte, ja, ich melde mich da Anfang des Jahres, wenn du zum Glasieren kommen kannst. Und er meldete sich nicht und er meldete sich nicht. Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube im März oder so, nachgefragt. Und dann meinte er, oh, ich habe ganz vergessen, mich bei dir zu melden. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis wir einen Termin hatten, an dem ich vorbeikommen konnte. Und dann habe ich das... glasiert und dann hat es wieder gedauert. Da wollte er sich nämlich melden, wenn es fertig gebrannt ist und dann hat es immer noch gedauert und dann habe ich nochmal hinterher gefragt, so, hey, wie ist es denn jetzt? Kann ich? Und dann meinte er, ja, nee, da kannst du kommen. Und dann habe ich sie jetzt endlich abgeholt. Jawohl. Mal gucken, was ich damit mache. Ich hatte schon überlegt, ich spende ja in einem der nächsten Monate einen Preis MMM-Thread, dass ich eine davon zum Beispiel auch als Preis spenden könnte, falls die Gewinnerin da Interesse dran hat. Mal sehen. Erstmal Das werde ist ich aber. eine schöne Idee. Also die sind auch hübsch. Ja, das einzige Problem ist, sie sind auch fragil. Also so Postweg ist so ein Ja. bisschen schwierig. Insofern ist blöd, weil die Verlosung ist Anfang Juli und je nachdem, wo dann die Gewinnerin wohnt, wenn das jemand ist, die am 1. Juli mit in Berlin wäre, könnte ich schon mitnehmen, aber die Verlosung ist erst eine Woche später. Insofern ist das so ein bisschen, weiß ich noch nicht. Also ich weiß nicht, wie transporttauglich die Dinger sind oder wie schmerzbefreit jemand ist, zu sagen, pack das mal in die Post. Also sollte die Gewinnerin in Toulouse sitzen, dann lässt sich das bestimmt arrangieren. Da bin ich zuversichtlich, dann bist du selber für den Transport zuständig. Wir werden sehen. Nein, also das ist Ja. so eine Idee, die ich hatte, was ich damit tue, weil ich brauche natürlich nicht 2 Yarn Bowls. Ja. Was ist noch fertig geworden? Ich habe gestern und heute mir spontan so eine Turnbeuteltasche genäht. Also nicht ganz so spontan. Ich habe, warte, jetzt kann ich mein Strickzeug gleich wieder aus der Hand legen, dann kann ich dir nämlich das auch zeigen. Das erfordert aber 2 Hände. Ich auch schon. Ich habe da mal was vorbereitet, habe das griffbereit gelegt hier so mit so einem Snap-Pep, so dieses künstliche Leder unten als Boden. Und dann, das ist so ein Stoff, der hat so ein ganz feines Muster. Ich weiß nicht, ob man das, Ah ja, ja, kannst du, jetzt sehe glaube ich ich, das, sehen. ja. Genau, Also den ihr habe seht ich. ja jetzt nicht, wie ich mich hier ans Telefon beuge und nicht mehr zu Genau, sehen bin ich auf dem werde da auch noch Bildschirm. ein Foto von A Bravery Angels. Hat vorne eine kleine Reißverschlusstasche. Es hat innen so ein Blümchenmuster und innen habe ich auch noch so eine kleine Tasche reingemacht, wo man so ein Handy reinstecken kann. Cool. Jawohl, das hat mich gestern Abend und heute Morgen beschäftigt. Und ich habe sie gleich auch heute Mittag dann, als ich kurz unterwegs war, schon ausgeführt. Funktioniert, tut, was sie soll. Ja, das sind so die Dinge, die fertig geworden sind. Ich bin ganz Das zufrieden ist mit meiner ja wirklich Ausbeute. eine, das ist eine ganz schön bunte Sammlung, ne? Also hat Ja. mit Stricken gar nicht so viel zu tun, aber ja. Ja, und vor allem, was ich meine, das Getöpferte ist tatsächlich, die Hauptarbeit war im November. Also insofern, Ja. ich konnte sie halt vorher nicht wirklich zeigen. Ja. Und dann, ja, das war's mit den Dingen, die fertig geworden sind. Willst du mal weitermachen? An was Woran ich arbeitest du denn? arbeite? Ja, also, oh Wunder, Überraschung, ich arbeite immer noch am Pulli für den Freund. Wo haben wir uns das letzte Mal gesehen? Du hattest ihn zum x-ten Mal wieder angeschlagen und hattest an den Ärmeln gearbeitet. Stimmt, der Ärmel ist jetzt auch fertig und auch schon gespannt. Und ich muss sagen, mit der Armkugel hatte ich so richtig überhaupt keine Probleme. Also ich habe halt geguckt, mit wie vielen Maschen ich aufgehört habe, in welcher Größe die Armkugel ungefähr sein sollte und habe mich dann eigentlich ziemlich genau an eine der Größen gehalten. Das war echt entspannt. Hab den dann auch schon gespannt, hab den auch schon kurz eingeheftet. Also einfach nur mit so einem Fadenlose, ne? Und dann hat mein Freund den übergezogen und dann guckt er mich an und sagt, ich glaube, der Ärmel ist ein bisschen zu lang. Das war Absicht, oder? Nein, er hat dann auch gefragt, wie viel Aufwand das wäre, den wieder aufzumachen. Und dann meinte ich, nee, also aufmachen nicht, weil der ist ja von unten hochgestrickt und dann das Bündchen habe ich auch schon dran. Oh nee. Ich werde ihn jetzt erstmal einnähen und dann werden wir nochmal drüber reden. Aber was ich halt machen kann, wäre das Bündchen wieder aufmachen, das ist ja nicht so viel, und dann einfach von unten ein Stück abnehmen und neu abketten. Also sozusagen in die andere Richtung. Ja, Weißt du? oder du machst so wie bei so einer Afterthought Heel, dass du einfach aufschneidest und das Bündchen dann dran kitchenerst. Ein paar Reihen weiter oben. Ja, habe ich auch überlegt, aber nachher sieht man das und ja. Warum sollte man das sehen? Naja, weil beim Kitchener, man ist ja immer um eine halbe Masche versetzt. Ah nee, warte, bei Kitchener gar nicht. Nee, deswegen. Also ich würde halt nicht direkt nach, wenn es ein Rippenbündchen ist, direkt nicht die erste Reihe nach der, sondern ich würde noch eine glatte Reihe mitnehmen, dann aufschneiden und dann da einfach, weil du die Richtung ja dann beibehältst, anders als wenn du in die Gegenrichtung abkettest. Stimmt. Ja, das wäre vielleicht eine Option. Ich kann auch gar nicht die erste Reihe nehmen, weil das sind ja diese betonten Nähte. Sprich, ich habe die Maschen für das Bündchen von der Innenseite aufgenommen, sodass die Abkennkante sozusagen außen liegt. Also, ich kann dir das ja mal kurz zeigen. Wobei, vielleicht sieht man das auch gar nicht so gut. Ja, doch, sehe ich. Ja. Und das ist schon cool. Also von der Idee her, wie der Pulli gemacht ist und alles, der ist schon cool. Aber so langsam geht er mir echt auf den Senkel, ne? Gut, aber da kann jetzt ja zumindest die Anleitung nichts für. Nein, nein, nein, überhaupt nicht, ich weiß. Aber war da nicht was bei dem letzten Pulli, dass du die Ärmel kürzer gemacht hast und dass sie dann hinterher sich schön an den Körper angepasst hatten und dann zu kurz waren? Was soll ich sagen? Insofern würde ich sagen, warte doch mal 4 Wochen Tragen ab und dann kannst du sie immer noch kürzen. Das Ding ist, ich habe den zweiten Ärmel angeschlagen und habe den natürlich dann nach 2, 3 Zentimetern erstmal liegen lassen, weil wenn der andere jetzt zu lang ist, dann stricke ich ja nicht den zweiten genauso. Das stimmt natürlich. Ich muss mal sehen. Ich nähe ihn erstmal ein und dann sehen wir ja, wie er sitzt. Ja, weil das ist ja egal. An dem Ende wirst du ja keine Änderungen mehr vornehmen. Nee, eben. Also mit der Armkugel. Er hatte ja auch gesagt, ja, der muss oben noch ein bisschen weiter, als ich noch beim Stricken war, vor der Armkugel. Und ich habe dann gesagt, nein, ich denke nicht. Ja, doch, das ist ein bisschen eng. Und ich so, nein, diesmal höre ich auf meinen eigenen Bauch. Und der sagt, nein, das ist okay so. Und das war letztendlich auch okay. Also das, was er da noch an zusätzlichem Raum haben wollte, das hat sich alles hingefitzelt, weil man ja die Armkugel, die saugt sich ja auch nicht an den Oberarm an, ne? Also es ist ja nicht so, dass man dann sozusagen den Arm hochnimmt und den Ärmel drüber stülpt, da kommt ja dann noch die Armkugel ran und die macht ja auch noch ein bisschen Platz und Dreidimensionalität. Ja, eigentlich schon. Ja. Von daher, ich bin weiterhin beschäftigt. Und was mich so ein bisschen skeptisch gucken lässt, ich habe nicht mehr viel Wolle. Ich glaube, das wird nicht reichen. Das ist richtig doof. Ja, also den zweiten Ärmel kriege ich wahrscheinlich noch raus. Also dadurch, dass der Ärmel jetzt im oberen Bereich auch deutlich weiter ist. Wobei im unteren Bereich ist er eigentlich deutlich weniger weit. Naja, wie auch immer. Also ich glaube, den Ärmel kriege ich noch raus und dann müssen wir das Bündchen diskutieren, weil er wollte ja unten noch ein Bündchen dran haben, das der Pulli eigentlich nicht vorgesehen hat. Ja. Mal schauen. Klingt, als würde es ein spannendes Thema bleiben. Ja, wird mich noch eine Weile beschäftigen. Ist nur noch ein Ärmel eigentlich, aber es klingt irgendwie unentspannt. Ja, also ein Ärmel und vielleicht ein Bündchen. Und das Einnähen. Oh ja, das stimmt. Ja, wobei ich habe das jetzt, wie gesagt, ich habe das schon ein bisschen zusammengeheftet. Also ich kann dann auch, wenn ich mein anderes Projekt, an dem ich hier gerade arbeite, wenn ich das gleich fertig habe, dann habe ich den Pulli hier liegen, damit ich den Ärmel schon mal anfangen kann einzunähen. Weil das ist ja auch so eine ätzende Aufgabe. Würde ich auch, glaube ich, aufs Podcasten schieben. Ja, da kann ich halt nicht weg. Ja, und es erfordert zwar Konzentration, aber nur im Sinne von hingucken und nicht auf komplizierte Dinge, die man alle beachten muss. Und insofern finde ich, ist das ideal fürs dabei reden mit Leuten, die es einem nicht übel nehmen, wenn man sie nicht die ganze Zeit anguckt. Genau. Ja. Und das andere Projekt, an dem ich arbeite, weil ich brauchte dann zwischendurch einfach was, wo ich eben nicht nachdenken muss und wo ich auch, also vor allen Dingen, wenn dann ein Stück vom Pulli trocknet oder so, dann brauche ich auch irgendwas, was ich trotzdem stricken kann. Und dann habe ich aus der quietschgrünen Wolle Socken angeschlagen für meinen Freund. Stimmt, das waren die, die du letztes Mal dabei hattest und mir gezeigt hast. Genau. Und ich habe auch festgestellt, ich habe jetzt mal explizit darauf geachtet über Nacht, die leuchtet nicht von selbst. Also vielleicht leuchtet die unter Schwarzlicht, aber so abends, wenn das Licht aus ist, die leuchtet nicht von selbst. Also die ist nicht fluoreszierend. Ja. Und Schwarzlicht haben wir jetzt nicht im Schlafzimmer. Nicht? Nein. Ist das keine Standardausstattung bei euch? Julia, ihr seid schlecht Ja. ausgestattet. Aber sie sind trotzdem cool. Also sie Ja, also sind ich finde halt diese Farbe einfach sehr cool. Und hat die quietschgrün. Wolle gereicht? Du hast doch gesagt, irgendwie Ja, ja, 46, das ja. könnte knapp werden mit zwei. Nee, das war das selbstgesponnene Knäuel. Ah, stimmt, das war das selbstgesponnene. Aber guck mal, ich habe hier noch richtig viel übrig. Also Wow. das sind, ich würde sagen, über 30 Gramm. Das ist aber viel. Ja, ich habe das Knäuel vorher nicht gewogen. Ich wollte, wenn ich fertig bin, die beiden Socken mal wiegen und schauen, ob das vielleicht einfach übergewichtig war. Das würde ich jetzt vermuten, weil ich habe normalerweise für so ein paar Socken Von mir in 41, da bin ich so bei irgendwas zwischen 60 und 70 Gramm, je Ja, nachdem, ich wie lange ich auch. den Schaft mache. Deswegen wundert mich jetzt eigentlich, dass du so viel übrig behältst. Also wenn ich für ihn sonst Socken stricke, 20 Gramm habe ich eigentlich schon übrig, aber das hier erscheint mir auch sehr viel. Oh, das sieht sehr reichlich aus. Ja. Ist ja Ist fast noch es eine auch. Mütze machen. Ja. Wenn du das noch stricken kannst, das Leuchtende. Ach, das stört mich gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber ich Ja, glaube, für dann. eine Mütze reicht es wirklich nicht. Nur aber vielleicht mit Streifen. Mal schauen. Ich mache erstmal die Socke fertig. Also ich bin jetzt auch, ich habe schon abgeschnitten. Ich muss jetzt umschichten auf die zweite Nadel, weil ich nämlich einen, auch wir haben das eben schon besprochen, einen Tubular Bind-Off mache. Ich stricke ja Socken immer von unten oder lieber von unten. Und mit dem Tubular Bind-Off finde ich immer, das sieht schön aus. Also das sieht halt, auch wenn man sagt, ja, es ist handgestrickt, aber ich mag halt diesen Look, wenn das dann doch aussieht wie, naja, was heißt wie fabrikgefertigt. Aber das sieht einfach gut aus. So, Punkt. Ja. Das kenne ich. Finde ich auch. Sieht cool aus. Ich mache es irgendwie immer nicht, weil ich vergesse diesen Bind-Off, dass ich den kenne. Und obwohl ich mir schon ein schlaues Buch mit Cast-On und Bind-Off gekauft habe, ich gucke da dann trotzdem nicht rein, wenn ich es brauche. Ich weiß auch nicht. Doch, letztens habe ich das mal für irgendein Projekt gemacht. Aber es ist tatsächlich eher selten, dass ich da reingucke. Und das ärgert mich dann immer hinterher, dass ich denke, du hättest da auch mal reingucken können. Dann hättest du vielleicht was gemacht, was besser passt. Aber egal. Für alles, was Bündchen ist, mache ich tatsächlich den Tubular Bind-Off. Also zumindest, wenn es eins, also eins links, eins rechts ist. Weil dann ist es ganz einfach. Und ich finde den auch schön flexibel, also stretchy. Ja, das stimmt, das ist er. Ich habe ja schon von meinen Wortfindungsstörungen heute erzählt. Ja, passt schon. Also bis jetzt geht's, glaube ich. Ja. Ja, aber das sind auch die einzigen beiden Projekte, an denen ich gearbeitet habe. Ich habe nicht gesponnen. Also man muss dazu sagen, wir haben ja auch vor 3 Wochen oder so das letzte Mal aufgenommen. Ne? Es war ja gar nicht so viel Zeit, was zu tun. Das stimmt, aber jetzt auch nicht so wenig. Ja, aber ich habe immerhin ein paar Socken geschafft in der Zeit. Das ist ziemlich cool, finde ich. Und einen In halben Ärmel. Größe 46. In Größe 46. Ja, siehst du. Genau. Ja, Die Frage, ob woran? ich das jetzt rausschneiden muss wegen der Datenschutzverordnung. Naja, aber es, nein, ich glaube, es ist zwar personenbezogen, aber man kann die Person nur aufgrund ihrer Schuhgröße nicht identifizieren. Ja, aber wir reden über meinen Freund und so. Aber den kennt ja keiner Na gut, von stimmt auch. unseren Hörerinnen und Hörern. Und die, die ihn schon kennen, wissen eh, dass er Größe 46 hat. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Na gut, oder zumindest, dass er große Füße hat. Ja, na gut, Männerfüße halt, ne? Genau, also ich glaube, so geheim ist das nicht. Ja, aber ihr seht schon, Datenschutzgrundverordnung beschäftigt uns. Ja, wobei sie mich dienstlich fast mehr beschäftigt als, also deutlich mehr beschäftigt als privat. Aber da wollte ich jetzt lieber nicht drüber reden, das regt mich nur wieder auf. Ja, geht mir Es genauso. waren lustige Wochen und es kommt noch ein bisschen was hinterher. Nein, lass uns über andere Dinge reden. Soll ich erzählen, worüber ich gestrickt habe? Das ist, glaube ich, erfreulicher. Das wäre doch mal was Gutes zur Abwechslung. Genau, ich habe Breakfast for Dinner tatsächlich ein bisschen weiter gestrickt. Welches war das? Das ist dieses grün-braune mit dem orangen Einschub drin. Ich glaube, davon habe ich noch gar nichts gesehen, Doch, sondern nur die stimmt Wolle, das. die du gewaschen hast. Ja, doch, du hast ein Foto gesehen, ein Projektfoto auf Ravelry und wir wollten es uns angucken, als du hier warst und sind dann, weil wir so lange gequatscht haben, beim Podcast nicht mehr dazu gekommen, auch noch die Wolle anzugucken oder das Projekt anzugucken. Wir sind zu gar nichts mehr gekommen. Also weder habe ich mir den Webrahmen nochmal angeguckt, Ja, das noch stimmt. haben wir Wolle rausgesucht, die zu der handgesponnenen Sockenwolle Ja, das ist passen mir dann würde. hinterher auch aufgefallen. Oh, wir waren echt, es war ein langer Abend, ja. Ja, wir waren durch. Ja, ich glaube auch. Wie dem auch sei, ich habe an diesem Tuch weiter gestrickt. Es ist noch nicht fertig, aber es macht Fortschritte. Und da ich dann nur noch ein Projekt hatte, nämlich dieses Breakfast for Dinner, dachte ich, ist ein bisschen langweilig. Und habe noch was angefangen. Das, was ich gerade auf den Nadeln habe, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Nee. Es heißt Stormy Waters. Es ist so eine Mischung aus Garter Stitch und relativ einfachen Lace-Muster-Blöcken. Und so ein asymmetrisches Dreieck. Und Designerin ist Life is Crazy. Okay. Genau, ja, keine Ahnung. Ich fand, das sah ganz nett aus. Ich stricke das aus so einem Farbverlaufsknubbel, Wollknäuel von der Firma Katja. Das heißt Infinity Shawl. Die Anleitung, die dazu gehört, fand ich aber zu langweilig. Ich hatte das letztes Jahr geschenkt bekommen, noch von Freunden zum Geburtstag. Und es ist ziemlich cool, meine Farbwelt. Also es fängt mit so einem hellen Petrol an und es mündet dann, warte, ich zeig dir gerade mal die Stirnseite von dem Bobble. Es geht über Braun, dann in so ein Beige über. Ja. Also eigentlich ziemlich cooler Farbverlauf. Und ja, hatte irgendwie die letzte Woche das Gefühl, was stricke ich denn wohl? Ich brauche ja was Knit-Night-tauglich ist. Freitag war ja Knit-Night. Und dachte mir, ach komm, so ein bisschen hier Garter Stitch, es entspricht gerade, also bei diesen 30 Grad ist dann mein Kopf auch nicht mehr willens, irgendwas zu tun, die wir hier letzte Woche hatten. Das ist 100% Merino, aber als Single-Ply mag ich ja eigentlich nicht so, aber nun gut, ich habe die Wolle jetzt, weil ich sie geschenkt bekommen habe und jetzt kann ich sie auch verarbeiten. Fühlt sich aber sehr gut an, ganz weich. Also fühlt sich auch nicht an wie Merino, ist fast schon, also ich würde sagen, vom Gefühl her könnte man fast schon auf Mohair tippen. Ganz witzig, wie sich das anfühlt. Und ja, das strickt sich ganz gut und ist jetzt nicht so kompliziert. Das Lace-Muster ist nicht so hübsch aufgeschrieben, also es ist halt nur ausgeschrieben, aber so unübersichtlich auch notiert, dass ich irgendwie mir das gerade nochmal selber aufschreiben musste, damit ich es beim Podcasten besser lesen kann. Sonst macht ihr doch einfach einen Chart. Ja, das habe ich versucht, aber ich war abends zu müde dazu. Insofern habe ich es mir jetzt einfach, ja, weil man dauernd noch irgendwelche Zunahmen hat und ach, das war irgendwie auch alles. Aber ich habe es jetzt irgendwie einfacher aufgeschrieben, als es in der eigentlichen Anleitung war und dadurch kann ich es jetzt ziemlich gut lesen und das klappt ganz gut. Ja, das ist das, woran ich stricke. Dann habe ich weiter gewebt. Ich bin noch nicht fertig, aber ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Wolle verwebt. Das heißt, ich bin etwa auf der Hälfte von dem Schal angekommen, von dem Tuch. Macht da mit Sicherheit noch weiter, vielleicht heute, vielleicht in den nächsten Tagen. Mal sehen. Das Thema Leinenshirt ist ein bisschen weitergekommen. Ich habe zumindest die Maschenproben ausgezählt und dann anhand der Auszählung mal nach Anleitungen geguckt, aber nichts gefunden, was mich überzeugt hat. Was Und hast du denn darauf. jetzt für eine Maschenprobe ungefähr? Ja. Ah. Das war diese Woche, es waren 30 Grad die ganze Woche und du weißt, es ist nicht mein Klima. Ich bin geistig völlig matschig. Ich bin froh, dass es jetzt gerade draußen eher um die 20 sind. Das ist sehr angenehm. Aber ich habe mir nichts gemerkt von dem, was ich diese Woche gemacht habe. Ich glaube, es war irgendwas um die 20, 21. Ja, Oder das geht ja. ja, oder 18. Aber irgendwie, also es ist schon verhältnismäßig dick. Und dadurch, ja, also ich habe ganz viele Leinentops gesehen, die hatten aber alle so deutlich dünnere Wolle und deutlich dünnere Nadeln, aber also mit den 3,75er Nadeln sah das einfach nicht gut aus, mit den 4er Nadeln sah es ganz gut aus, aber irgendwie, ja, das ist halt dann schon auch recht dick und ich muss mal gucken, was ich damit mache. Also ich muss noch mal ein bisschen weiter suchen nach Anleitungen. Hab jetzt irgendwie. Hast du denn nach Sommertops gesucht oder nach direkt Sachen aus Leinen? Also ich habe nach Oberteilen gesucht. Ich habe irgendwie so als Material schon so ein bisschen Leinen und Hanf und sowas, also ein bisschen festere Sachen oder so wenig flexible Garne mit ausgewählt, weil so Sachen, die so aus so einem ganz stretchy Wollzeug sind, die kannst du ja mit Leinen nicht stricken. Das sieht ja blöd aus, weil es sich dann durchhängt. Also so ein Zopfmuster oder so würde einfach nicht aussehen in Leinen, weil es sich so aushängt. Ja, ich habe nur gerade überlegt, zum Beispiel, ob du auch nach Seidenoberteilen suchst, weil Seide gibt Ja, ja auch das nicht so habe ich viel auch nach. schon überlegt. Ich weiß nicht mehr, ob ich Seide mit. Wie gesagt, ich muss die Suche nochmal in einem Wachzustand machen und nicht im komatösen Sommer. Nein, im Sommerkoma. So wäre das richtige Wort. Aber das ist dementsprechend, habe ich da nichts angeschlagen, weil ich einfach ja, kein Tuch gefunden habe oder kein Tuch, kein Top gefunden habe, was mich angelacht hätte. Ich hatte auch schon überlegt, eventuell irgendwie einfach eine kurzärmelige Strickjacke draus zu machen oder so. Wäre ja auch noch eine Option. Also insofern, ich muss da einfach noch mal ein bisschen tiefer in die Anleitungen tauchen und schauen, was dabei rauskommt. Glaube ich. Ja, das ist so alles, was gerade in Arbeit ist. Denke ich. Das ist ja überschaubar. Ja, es ist überschaubar. Ich finde auch zwei Strickprojekte und ein Webprojekt und ein Maschenprobenprojekt. Warte, Big Genau. Pearl, Pearl Knit. Ja, du müsstest jetzt reden, glaube ich. Ja, dann lege ich das hier mal besser zur Seite. Oder soll ich einfach erstmal weitererzählen, damit du weitermachen kannst? Ich befürchte, ich werde trotzdem nicht fertig. Nee, so viel kann ich nicht mehr erzählen, wenn es in dem Tempo weitergeht. Ich beeile mich doch schon. Okay. Willst du? Warte. Knit, Purl, Purl, Knit. Also sollte auch jemand von euch gerade kitchenern wollen, dann können wir auch gemeinsam singen. Nein, ich leg das kurz zur Seite. Ja, aber so viel ist bei mir ansonsten auch gar nicht passiert. Wie gesagt, wir sind ja auch gar nicht, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal gepodcastet haben. Ich bin, lass mich kurz überlegen, nirgendwo hingefahren. Außer Ich zurück glaube, nach das Toulouse. ist richtig. Ja. Ich guck mal kurz auf den Kalender. Es waren gar nicht so viele Wochenenden dazwischen. Nee, ich glaube. Ach doch, ich war ein Wochenende, das Pfingstwochenende, da waren wir in Bordeaux mal wieder. Ja, aber da ist jetzt auch nichts Spektakuläres passiert, außer Essen, Entspannen. Ja, nee. Und ich glaube, ich habe die schrecklichste französische Raststätte überhaupt gefunden. Wobei das Oh. nicht richtig, wir haben da schon mal angehalten und ich habe wieder was zu essen geholt und es war wieder schrecklich. Tja, vielleicht musst du dir die mal eintragen, als da nicht hingehen. Ja, ich habe meinem Freund schon gesagt, er soll mich doch bitte das nächste Mal, wenn ich da anhalten will, einfach darauf hinweisen, dass die schrecklich ist. Ja. Gibt es so eine Funktion irgendwie in den Navigationsdingern, dass man nicht nur Lieblingsorte, sondern Orte, vor denen man gewarnt werden möchte? Wäre eigentlich eine coole Anwendung. Irgendwie so ein Blocker oder so. Ja, oder so ein Warnhinweis. Achtung, hier bitte nicht hingehen. Oder diesen Ort haben ganz viele Leute ganz schrecklich gefunden. Überleg dir, ob du hin willst. Ja, nee, habe ich aber noch nicht gefunden im Navi, muss ich gestehen. Naja, man kann ja Orte mit so Sternchen versehen. Vielleicht müsste man mal gucken, ob der ganz schlechte Bewertungen hat online oder so. Weil dann müsste das die Karte doch vielleicht mit anzeigen. Vielleicht kann man sie auch mit Kreuzchen versehen. Wie auch immer. Ja, aber abgesehen davon habe ich noch eine kleine Podcast-Empfehlung, nachdem du uns ja auch immer fleißig irgendwelche Episoden empfiehlst. Und zwar ist das. Oh, und jetzt erinnere ich mich natürlich nicht an den Namen. Also ich kann euch den Namen der Folge sagen und ich werde das natürlich auch verlinken in den Shownotes. Das ist ein englischsprachiger, ein amerikanischer Podcast. Und zwar geht es da immer um, ja, um was geht's eigentlich? Einfach um Geschichten. Also die erzählen, die recherchieren Geschichten und erzählen die. Manchmal ging es um künstliche Intelligenz, um einfach Geschichten, die Menschen bewegen. Und die Folge diesmal hieß Unraveling Ravel. Also den Komponisten Maurice Ravel kennt wahrscheinlich der eine oder die andere. So berühmt ist er für den Bolero. Und letztendlich geht es auch entfernt um dieses Stück. Es ist nämlich anzunehmen, dass der Ravel dieses Stück einfach nur kreiert hat und wie gesagt weltbekannt, weil er krank war. Das ist etwas, das er sehr spät in seinem Leben komponiert hat. Und es gibt wohl, also sowohl aus Erzählungen über sein Leben von Freunden, von Leuten, die mit ihm in der Zeit zusammen waren, als auch so bestimmte Eigenheiten, die er eben mitgebracht hat, die sich auch in diesem Lied zeigen, in diesem Lied, in diesem Stück zeigen, geht man davon aus, dass er eine Krankheit hatte, die den Frontallappen des Gehirns betrifft. Okay. Also letztendlich geht es um das Sprachzentrum. Und zwar gibt es, also dieses, das sitzt eben dort vorne im ich will sagen, präfrontalen Kortex. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob ich das richtige Wort benutzt habe. Keine Ahnung, das müsste aber präfrontal klingt nach vorne, ja, kann schon sein. Ich bin aber auch schlecht in Gehirngeografie. Heißt das so? Wie auch immer. Ich glaube, man versteht, was wir sagen wollen. Jedenfalls ist es eine Region im Gehirn, die für die Sprachsteuerung zuständig ist. Und es ist wohl so, dass damit wir sprechen können, das Gehirn, also diese Stelle im Gehirn, diese Region, viele andere Stellen im Gehirn ruhig schaltet, damit wir überhaupt sprechen, Sprache verstehen können. Also wie ihr merkt, bei mir funktioniert diese Region heute auch nicht so gut. Und Wird schon wiederkommen. ja, dadurch, dass diese Region angegriffen wird, also dort zersetzen sich tatsächlich Zellen, kann das Gehirn diese Funktion nicht mehr so gut ausführen und all diese anderen Funktionen, und da geht es in erster Linie um repetitive Sachen, die das Gehirn sonst so nebenbei macht, dadurch, dass das Sprachzentrum das nicht mehr unterdrücken kann, weil es einfach nicht mehr voll funktionsfähig ist, verfallen diese Menschen, also zum einen haben sie natürlich massive Sprachstörungen, also können sich nicht mehr richtig ausdrücken, und zum anderen verfallen sie in repetitive, in sich wiederholende Aufgaben. Und okay. Die wickeln das so ein bisschen auf anhand einer eigentlich Wissenschaftlerin, die so mit Mitte 40, nachdem es ein bestimmtes Ereignis in ihrem Leben gab, die nicht mehr Wissenschaftlerin sein wollte, sondern angefangen hat zu malen. Erst relativ schlichte Sachen, einfach, dann ist sie sehr abstrakt geworden und dann hat sie tatsächlich diesen Bolero von Ravel gehört und hat angefangen, den in ein Bild umzusetzen. Also wirklich exzessiv. Das Stück ist und schon auch anstrengend, ja. Ich kann mir das vorstellen. Ich liebe das unglaublich. Ja, es ist toll, aber ich finde es trotzdem, es ist jetzt nicht so eine Mozart-Symphonie, wo man so einfach so die Augen zumacht und dahin dämmert irgendwie. Also man muss da schon zuhören. Ja. Na jedenfalls, also das Gehirn dieser Frau hat man eben im Nachhinein auch untersucht und man hat eben diese Krankheit ganz klar dort festgestellt und einfach aufgrund, also es gibt auch mehrere Leute auf der Welt, die das haben, also von daher, das ist inzwischen wohl auch ein anerkanntes Krankheitsbild und es gibt nicht nur diesen einen Fall, aber eben aufgrund der Parallelen im Leben und im Verhalten geht man davon aus, dass Ravel das vielleicht auch hat und das würde eben erklären, wie dieser Bolero überhaupt zustande gekommen ist, weil das ist im Vergleich zu den anderen Stücken, die er macht. Also es ist schon eine ähnliche Art, also die Tonalität ist natürlich ähnlich, aber es geht eben nicht um Variation eines bestimmten Musters, sondern es ist ja das stumpfe Wiederholen. Also der Bolero, das sind je nach Einspielung so um die 15 Minuten und es ist die absolut gleiche Melodie, für alle, die den Bolero nicht kennen, es ist die absolut gleiche Melodie, die immer wiederholt wird, nur dass nach und nach mehr Instrumente des Orchesters einstimmen. Aber es ist, ich glaube, Sie sagen das auch in dem Podcast, 342 Mal oder so das gleiche Stück. Und das war total spannend zu hören, wie, also die beiden sind dann eben, sie haben das aufgegriffen über diese Verknüpfung mit dem Bolero, weil Ravel den eben geschrieben hat und die Frau den so exzessiv gehört hat und dann auch umgesetzt hat in das Bild. Das war total spannend. Also für alle, die sich für sowas interessieren, also auch mit ein bisschen Geschichte dahinter, ich verlinke das einfach in den Shownotes, vielleicht suche ich auch noch. Sehr spannend. Ja, vielleicht suche ich auch noch auf YouTube irgendwie eine Einspielung vom Bolero, für die, die es nicht kennen. Ja, das klingt gut. Aber das ist auch so ziemlich alles, was sich in meinem Leben abgespielt hat, die letzten Wochen. Ja, bei mir war auch nicht so viel Erzählenswertes. Wir hatten über das Himmelfahrtswochenende Besuch von meinem Bruder mit Family und das war einfach Besuchswochenende mit Kind sozusagen, das war trubelig und lustig, aber jetzt nichts, was ich hier groß im Podcast erzählen wollen würde. Dann Pfingsten haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen, war ein bisschen wandern an Pfingstmontag, das war ganz schön, so im Umland von Hamburg. Und letzte Woche waren wir dann tatsächlich aber unterwegs, da waren wir in Eisenach, in Thüringen. Mein Mann ist beim Rennsteiglauf mitgelaufen, das ist ja so ein Wanderweg quasi durch den Thüringer Wald. Ich weiß gar nicht, wie lang der insgesamt ist. Ich glaube, so an die 100, 150 Kilometer oder so, wenn man ihn komplett gehen wollte. Und dieser Rennsteiglauf, da gibt es einen Halbmarathon, einen Marathon und den Supermarathon. Der hat irgendwie knapp 74 Kilometer. Und den wollte mein Mann nun unbedingt laufen. Der ist ja so ein bisschen laufverrückt, muss man ja irgendwie sagen. Nur so ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen. Also das, kein Kommentar. Nein, das ist halt immer, ich merke das immer, wenn ich meinen Kollegen erzähle, was mein Mann so für Laufprojekte hat und dass der Marathon in Hamburg quasi eigentlich für ihn nur ein Trainingslauf war in der Vorbereitung für den Rennsteig, dann sehe ich immer die Gesichter meiner Kollegen so mit völligem Entsetzen. Und deswegen finde ich das immer etwas schwierig, darüber zu reden, weil ich das halt schon mittlerweile ganz normal finde, aber die meisten Leute eben nicht. Und also mein Mann ist diesen Supermarathon mitgelaufen, der startet morgens um 6. Und er hat dann irgendwie knapp unter 8 Stunden gebraucht, war total glücklich damit. Und dann gibt es da abends einen Bustransfer zurück. Und ich habe halt den Tag in Eisenach verbracht und bin morgens auf die Wartburg spaziert. Unser Hotel war so am Stadtrand von Eisenach Richtung Wartburg schon. Die liegt ja ziemlich hoch auf dem Berg, also Hügel. Und unser Hotel war halt schon auf halber Strecke dahin, schon halb den Berg rauf. Insofern war der Hinweg ganz okay. Ich kam nicht ganz so fertig an wie die anderen Touris, die raufgelaufen sind aus der Innenstadt. Und habe mir dann eine Wartburgführung gegönnt und bin dann aber relativ zügig nochmal in die Innenstadt, weil ich vorher recherchiert hatte, dass es ein kleines Kurzwaren- und Wollgeschäft gibt. Die habe ich auf Ravelry nicht gefunden. Die habe ich auch so. Also ich habe sie irgendwie auf Umwegen im, ich glaube, über die gelben Seiten habe ich was gefunden. Dann habe ich vorsichtshalber in der Hotelrezeption nochmal gefragt und die Dame nur so, ah, ich weiß nicht, aber ich rufe mal eben meine Kollegin an, die strickt. Und die hatte dann auch dieses Geschäft irgendwie empfohlen als einziges Wollgeschäft am Ort. Und naja, von außen sah es nicht wirklich ansprechend aus, muss ich sagen. Keine schöne Lage, nicht super hübsch dekoriert. Innen war es aber ganz nett, die hat eine super Stoffauswahl. Wollauswahl war jetzt nicht so überragend und so habe ich mir dann auch Stoff gekauft, nämlich für dieses Turnbeutelchen, was ich dir gerade gezeigt habe. So ein ganz fester Baumwollstoff ist das, mit dem man wahrscheinlich auch Sitzpolster machen könnte. Also viel in die Kategorie Dekostoffe, also insofern, oder dicke Gardinen oder so. Also das ist relativ stabil, liegt auch 2,80 breit. Also ich habe halt nur ein 40 cm breites Stück gekauft und das ist aber dafür 2,80 lang gewesen. Das war schon. Ich kann da noch ein paar Turnbeutelchen Ja, klingt so. draus nähen. Auf jeden Fall, wie auch immer, ich fand das aber so schön, dass ich das unbedingt haben wollte. Und ja, da war ich dann shoppen. Der machte aber um eins zu, der Laden. Also war klar, wenn ich, da ich aber erst um 10 am Hotel losgelaufen war auf die Wartburg, musste ich dann zügig runter und sehen, dass ich diesen Laden noch erwische, wenn ich dahin wollte. Und dann habe ich da ein bisschen irgendwie durch die Innenstadt geschlappt und mich da in ein Café gesetzt und lecker gegessen und so. Aber es war halt auch knapp 30 Grad oder etwas über 30 Grad. Es war einfach super anstrengend. Und das Hotel lag, wie gesagt, halb den Berg rauf. Und dann bin ich da immer wieder raufgeschlappt. Ich war völlig fertig, als ich oben ankam und habe mich dann schön mit dem Strickzeug auf die Hotelterrasse gesetzt und erstmal gewartet, dass mein Mann sich meldet, dass er im Ziel angekommen ist und so und ja, alles gut gelaufen. Also er hat das gut überstanden, keine größeren Blessuren und es war lustig, halt abends zu sehen im Hotel, wer sonst noch diesen Lauf mitgelaufen war, weil den meisten anderen hat man es tatsächlich angesehen, weil sie da so rumgehumpelt sind. Er konnte dagegen noch ziemlich flüssig gehen und also er hat natürlich auch Muskelkater gehabt, aber eine kleine Blase am Zeh oder so. Also er ist da echt relativ schadlos rausgekommen, muss ich sagen. Das war aber noch nicht der finale Lauf, für den er trainiert hat, oder? Doch. Ach, das war der. Das war der, genau. Also er will im Sommer noch was laufen, das ist in Berlin, das ist irgendwie Mauerwegslauf oder so heißt das. Der geht entlang der alten, also der Grenze in Berlin. Macht Sinn. Macht Sinn bei dem Namen. Genau, also entlang des Mauerverlaufs und das kann man wohl auch alleine laufen. Er läuft das als Staffel und er hat dann die Anfangsetappe mit 60 Kilometern. Wie lang Ja, ist denn die Mauer? ich kann dir nicht sagen, wie lang die ganze Etappe ist. Also, ich habe mich so intensiv nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich fand Okay. das für mich nicht relevant genug, um mir das zu merken. Aber das kann man bestimmt im Netz nachlesen und ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist irgendwann im August. Ob ich da mitfahre, weiß ich noch nicht, weil er da mit seinen Laufkumpels hinfährt und halt mit den Leuten, mit denen er die Staffel läuft. Und da habe ich dann gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich mitkomme. Und das ist dann ja irgendwie auch nicht so nett, wenn die sich zusammen irgendwie Hotelzimmer teilen, dann sitze ich da dumm daneben. Das ist irgendwie auch blöd. Insofern weiß ich noch Ja. nicht. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall waren wir letzte Woche in Eisenach. Das fand ich insgesamt ganz cool als Ausflug, aber schon auch anstrengend. Sonntag waren wir dort noch im Luther-Museum, was ich ehrlich gesagt ziemlich cool gemacht fand. Die In hatten Eisenach? in Eisenach gibt es ein Luther-Museum. Ja, Luther war doch auf der Wartburg. Also er ist in Eisenach zur Schule gegangen und war dann auf der Wartburg, als er da vogelfrei war und hat auf der Wartburg unter Pseudonym gelebt. Und hat dort die Bibel übersetzt. Okay, ich oute mich jetzt gerade als total unwissend, Wenn du was. einmal in Eisenach bist, kannst du das nicht übersehen, weil Okay. es ist überall alles voller Luther. Es gibt auch ein Bachhaus in Eisenach. Und wir haben dann Sonntagnachmittag einfach noch, weil es so warm war und ja, wir nicht die ganze Zeit durch die Gegend schlappen wollten, haben wir dann uns ins Lutherhaus befördert. Wir haben uns überlegt, Luther oder Bach, und haben uns für Luther entschieden. Und das war echt gut gemacht. Also die hatten relativ neu die Ausstellung dort zusammengestellt oder überarbeitet, gut aufbereitet. Klar, wegen Lutherjahr letztes Jahr haben sie, glaube ich, einfach alles nochmal auf hübsch gemacht, alles Deutsch und Englisch beschriftet und allein schon jede Schautafel hatte ganz knackige Überschriften und die waren sehr provokant, sehr lustig formuliert, muss ich sagen. Also das war echt top aufbereitete Museumspädagogik. Ich war echt angetan. Also das war wirklich schön. Da hatten sie so eine Audio-Lounge, wo man sich in so Eckchen hängen konnte oder setzen konnte, wo man dann Kirchenmusikstücke hören konnte, die eben Bezug genommen haben auf Texte oder Melodien von Luther. Also das war auch so zum Erholen ganz gut zwischendrin. Draußen ging dann in der Zwischenzeit ein Gewitter runter. Entschuldigung, musste mal gerade einen Schluck trinken. Und ja, wie gesagt, das Museum war toll gemacht. Und ja, dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und es war ja insgesamt natürlich ein durchaus nicht unanstrengendes Wochenende, aber jetzt für mich nur aufgrund der Temperatur. Aber ja, ich habe halt es mir gut gehen lassen und einfach entspannt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, habe ich nicht so viel gemacht. Es war sehr warm die letzten Tage in Hamburg und hier grassiert der Spruch, Fußballfans, hört hin. Seit der HSV abgestiegen ist, hat es nicht geregnet in Hamburg. Das hat funktioniert bis, ich glaube, irgendwann im Laufe dieser Woche hat es an irgendwelchen Stadtteilen Gewitter gegeben. Also nicht, dass ich mich für Fußball interessieren will, aber ich fand das sehr lustig. Also ich kann dir sagen, wo all der Regen geblieben ist. Ja gut, also hier war definitiv außerordentlich. Also Hamburg war, es war der heißeste und trockenste Mai seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten Menschengedenken, sonst was. Also da gab es jetzt irgendwie so eine Statistik irgendwie. Ja, und also für Hamburg tatsächlich ungewöhnlich. Wir hatten über eine Woche 30 Grad und es war, also ich fand es echt irgendwann anstrengend. Ich kann das ja Ja, nicht so gut. die Temperaturen waren hier natürlich deutlich geringer und wir haben keine 48 Stunden ohne Regen die letzten Wochen gehabt. Ach so, Also, nein, hier manchmal war regnet es auch definitiv. tagelang durch, wenn du die Garonne siehst, die ist über die Ufer getreten, es steht alles unter Wasser. Es kann vorbei sein, bitte. Ja, Wo ist also die globale Erwärmung, wo man sie mal braucht? ja, die war hier. Ja. Die war eindeutig hier. Also es war echt anstrengend. Und es war halt, weil noch so viel Blütenstaub und alles in der Luft ist, weil es eben so lange nicht geregnet hat. Und alle haben gesagt, warum regnet das nicht wenigstens mal abends kurz, dass der ganze Mist aus der Luft kommt, weil man konnte halt auch wirklich alles, was du anfasst, klebt und es ist wirklich irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann hat es tatsächlich Freitagabend geregnet, als ich bei der Nidnight war. Schön mit dem Fahrrad hingefahren, gerade noch trocken hingekommen. Und dann, ja, mein Mann hatte vorher geguckt, ach, ich gucke hier gerade auf Niederschlagsradar, es regnet nur südlich der Elbe, du kannst bedenkenlos mit dem Fahrrad fahren, alles fein. Regen und Gewitter nur südlich. Ich so, alles klar, ich fahr los. Ja, und dann saß ich da und dann irgendwann draußen Blitz, Donner, die ersten Tropfen. Dann Nee. kam richtig schön Platzregen. Und es wurde nicht so richtig besser. Eine war schon ein bisschen früher nach Hause gegangen, weil sie so K.O. war, die hatte schlecht geschlafen, meinte, oh, ich gehe einfach schon mal. Und die schickte uns dann irgendwann eine WhatsApp von da, wo sie aus der U-Bahn aussteigen musste. Und da war irgendwie die Straße knöchelhoch unter Wasser. Oh. Sie meinte, wie komme ich jetzt nach Hause? Und dann hat sie hinterher dann noch geschrieben, ja, sie ist dann einfach barfuß dadurch und hat es ganz gut nach Hause geschafft, aber da war irgendwie so direkt vor der U-Bahn alles schön überflutet. Zum Glück eben nur so knöchelhoch, aber die hatte dann wohl auch noch Spaß und ja, ich bin dann irgendwann nach Hause geradelt, als die Midnight vorbei war. Da hat es zum Glück aufgehört zu gewittern, sonst wäre ich mit dem Fahrrad nur bis zur U-Bahn. Bin aber mit dem Fahrrad nach Hause, ich hatte einen Regenponcho dabei und das war dann ganz angenehm, tatsächlich auch mal so irgendwie gefühlt abgekühlt zu fahren und nicht so zu schwitzen, das war ganz gut. Ja, und gestern war dann das Wetter tatsächlich auch eher frisch, aber es hat auch viel geregnet, aber es war dann okay und auszuhalten. Und heute ist schon wieder, ja, nicht wirklich warm. Oh, ich sehe, du bist fertig. Nein, ich habe noch einen Faden zu vernähen. Also bitte. Na gut, also muss ich noch mehr erzählen? Nein, das kannst du nebenbei erzählen. Nein, also ich glaube, ich kann jetzt aufhören, vom Wetter zu erzählen. Ja, es wäre ja auch verwerflich gewesen, wenn wir eine Folge ohne Wetterbericht gemacht hätten, oder? Ja, Wenn wir in das der schon am Tat. Anfang Und nicht vor allem, machen. wenn schon Hamburg besseres Wetter hat, sommerlicheres Wetter als Toulouse, das muss man doch irgendwie erwähnen. Ja, Ja, weil wir ich bin. müssen anmerken, ich habe hier im T-Shirt gesessen, als wir angefangen haben zu podcasten, und Julia in Strickjacke. Das Also ist in selten. Strickoberteil und Strickjacke, ja? Also wenn schon, dann schon. Ja, ich habe nur ein Baumwollshirt an. Kurzärmlich. Mehr Und ich ging hatte heute nicht. früh schon Krämpfe in den Zehen, weil die Füße kalt wurden. Oh, nein. Ja. Naja. Definitiv nicht. Also es sind nur noch 20 Grad, aber in der Wohnung ist es irgendwie natürlich nicht kalt. Also wir sind ja schon froh, wenn wir überhaupt 20 Grad am Tag erreichen. Also gestern und vorgestern war es gut. Da hatten wir, ich glaube, gestern hatten wir auch so um die 27 Grad mal, aber das ist so selten. Ich habe am Freitag früh tatsächlich den Heizkreislauf ausgeschaltet. Ich habe die Woche über nämlich abends auch durchaus nochmal die Heizung angedreht, damit es in der Wohnung warm genug ist. Okay, nein. Also hier war eher die Frage, wie wird es kälter und brauchen wir vielleicht eine, also im Büro haben wir jetzt Ventilatoren. Nein, das war wirklich ja, eher südeuropäisches Wetter hier. Also es war sehr hochsommerlich. So, jetzt können wir ja vielleicht zum nächsten Segment kommen, fertige Projekte. Fertige Projekte bei Julia, genau. Das können wir jetzt. Julia, was ist denn bei dir fertig geworden? Ich muss gleich die Shownotes noch updaten. Aber ich habe soeben fertig gestrickt. Scheiße. Jetzt brauchen wir einen Explicit Tag. Du hast fertig gestrickt, aber. Ja, aber ich habe beim einen ein 2x2-Sockenbündchen und den Jenny Surprisingly Stretchy Bind aufgemacht und bei dem anderen einmal ein Bündchen. Entschuldigung. Das sieht sehr witzig aus. Schade, dass ich dein Gesicht gerade nicht voll sehe. Aber die Socken alleine reichen schon. Oh, Ich habe mich Julia. nämlich gerade gewundert, warum das so anders aussieht. Weil. Ja, das sehe ich sogar durch die Webcam. Ja. Tja. Ja. Ich verbuche das mal unter künstlerischer Freiheit. Ich finde auch. Und, Kannst ja mal gucken, ob es auffällt. naja, das wird ihm schon auffallen, aber er ist da ja auch relativ flexibel. Er wird Also ich dann meine, auch wer lachen und Socken in sagen, Neongrün anzieht, den stört es auch nicht, ja. dass die unterschiedliche Bündchen haben. Ich denke auch. Ja, also officially declared fertig, ne? Ja, cool. Oh, Mann, oh. Ja, live und on air. Ja. Oh. Ich Gut, glaube, so in viel diesem Sinne dazu. beenden wir diesen Podcast, oder? Ja, ich denke auch. Wie lang war es denn diesmal? Gar nicht so lange, Das ist eher so oder? eine Quickie-Folge. Ja, ich glaube auch. Das So, wird noch wohl eher keine so eine Stunde. Dreiviertelstunde. Nee, Ja, das würde wird wohl ich. eher so eine Ja, stimmt, Dreiviertelstunde. wir haben noch ein bisschen was am Anfang, was wir rausschneiden, aber ist doch gut. Da können die sich erholen nach der letzten Folge. Ja. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, wo ihr uns findet. Und das ist. Wolltest du? Wollte ich? Weiß ich nicht. Ich hatte gerade den Eindruck, du hattest was gesagt. Nein. Na gut, dann mache ich einfach weiter. Also, ihr findet uns auf unserem Shownotes-Blog unter wollgespräche.wordpress.com. Dann haben wir natürlich eine Gruppe, einen Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Ravelry. Auf Ravelry findet ihr auch Katrin und mich selber, also Katrin als Käthe, Kaete, und mich als Julia401. Und dann hat Katrin noch ein weiteres Blog, also mindestens eins. Nein, nur eins. Einfach, okay, genau eins. Mindestens eins ist ja dann nicht verkehrt. Das stimmt. Das Aber ist keine noch ein falschen Hoffnungen Projekt. wecken. Naja, noch ein Projekt, ne? Eins reicht. Noch ein Projekt.wordpress.com. Und ich habe einen Instagram-Account als Frau.Neumann. Und dann bleibt uns jetzt wirklich als allerletztes, glaube ich, nur noch zu sagen, Revoir au revoir und und tschüss. tschüss.